Erster Jahwe spricht zu Israel. Jahwe hat den Himmel und die Erde gemacht. Er gab den Menschen Leben. Zweiter Jahwe sagt, ich mache Jerusalem zu einem Problem für alle Völker. Sie werden schwach sein. Juda wird auch in der Schlacht um Jerusalem sein. Dritter, an diesem Tag mache ich Jerusalem zu einem schweren Stein. Wer ihn heben will, verletzt sich. Alle Völker der Welt kommen gegen Jerusalem. Vierter Jahwe sagt, an diesem Tag mache ich die Pferde ängstlich. Die Reiter werden verrückt. Ich beschütze Juda. Ich mache die Pferde der anderen Völker blind. Fünfter, die Führer von Juda werden sagen, die Menschen in Jerusalem sind stark. Ihr Gott Jahwe hilft ihnen. Sechster, Jahwe sagt, an diesem Tag mache ich die Führer Judas stark wie Feuer. Sie werden alle Völker besiegen. Jerusalem bleibt sicher. Siebter, zuerst hilft Jahwe den Menschen in Juda. So wird Davids Familie nicht zu stolz. Auch die Menschen in Jerusalem werden nicht zu stolz. Achter, an diesem Tag beschützt Jahwe die Menschen in Jerusalem. Der Schwächste wird stark sein wie David. Davids Familie wird sein wie Jahwe. Sie wird sein wie Jahwes Engel. Neunter, Jahwe sagt, an diesem Tag werde ich alle Völker zerstören. Sie kamen, um gegen Jerusalem zu kämpfen. Zehnter, Jahwe sagt, ich gebe Davids Familie und den Menschen in Jerusalem Gnade. Sie werden zu mir beten. Sie werden auf den schauen, den sie verletzt haben. Sie werden sehr traurig sein und weinen. Elfter, an diesem Tag wird es in Jerusalem viel Trauer geben. Es wird sein wie die Trauer in Hadadrimmon. Zwölfter, die Menschen im Land werden trauern. Jede Familie trauert allein. Davids Familie trauert allein und ihre Frauen. Netans Familie trauert allein und ihre Frauen. Dreizehnter, Levis Familie trauert allein und ihre Frauen. Die Simeiter trauern allein und ihre Frauen. Vierzehnter, alle anderen Familien trauern auch allein. Ihre Frauen trauern auch allein.